Hallo Johnny. Ja, also mein Name ist Johnny Eisenberg. Ich bin in dem Jahr 1977 mal in Barcelona gewesen, ein halbes Jahr, und erkenne fast nichts wieder. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Willkommen zu einem neuen Niemandsland, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie und hoffe, Sie sind zahlreich versammelt daheim an den Radios, an den UKW-Empfängern. Es ist Montag, der 16. September 2019. Willkommen. Es gibt jetzt von 13 bis 15 Uhr zwei Stunden Musik, Kultur, Politik und Geschichte. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel, viel Analyse. Und manchmal auch Studiogäste. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. An der Technik und am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. verdammter Penner! Penner! Hey, du Penner! Penner! Ihr Penner! Du Penner! Du Penner! Du Penner! Ihr Penner! Du Penner! Du Penner! Du bist ein riesengroßer Penner, du Penner. Tautologien machen mir Spaß, du Penner. In der siebten Generation bist du ein Penner. Salz in dein Auge, du gottverdammter Penner. Ich habe eine idyllische Kindheit verlebt, bis ich herausfand, dass meine Mutter in Wahrheit Günther Wallraff ist. Meine Mutter ein Enthüllungsjournalist mit Schnauzbart und ich als Axel Springer verkleidet im Laufstall. Mein Vater ist bei meiner Geburt vor Schreck gestorben, denn ich war ziemlich schlecht gelaunt, trug Frack und hatte Hasenohren. Ich kack dir in dein Müsli, du Penner. Und du isst dein Müsli, du Penner. Fahr nach Rimini über den Brenner mit deiner Kack-Patchwork-Familie, du Penner. Doch ich fahr dir mit 120 Sachen hinten drauf. Tom und Lisa sind an Bord, Kindersärge sind nicht teuer. Ich onaniere auf die Kartoffelnase von Manuel Neuer so hart. Ich bin schon ganz wund gescheuert, du Penner. Piep, der Piep kam zu spät, weil sogar der Piep findet, dass du ein Penner bist, du Penner. Du bist aber auch einfach ein verdammter, verkackter Penner. Du bist ein riesengroßer Penner, du Penner. Tautologien machen mir Spaß, du Penner. In der siebten Generation bist du ein Penner. Salz in dein Auge, du gottverdammter Penner. Du bist ein riesengroßer Penner, du Penner. Tautologien machen mir Spaß, du Penner. In der siebten Generation bist du ein Penner. Salz in dein Auge, du gottverdammter Penner. Wolfgang Schäuble wird Letzter bei den Paralympics. Naja, Hochsprung ist auch hart. Mit über 50. Auch dein Sohn wird nur ein Penner gewesen sein, sag ich arrogant im Futur 2. Ruf mich an und erzähl mir aus deinem Leben. Ich bin Tag und Nacht erreichbar von 0802 Beethoven. Nazis checken Hölderlin nur mit Lektüre-Schlüssel Paralympics. Mohammed lässt sich bei Neulife die Karten legen Paralympics. Will sich die Hose runterziehen, steht nackt im Universum Paralympics. Ich existiere nur, weil jeder Kreis ein Mittelpunkt ist, jetzt Paralympics. Du bist ein riesengroßer Penner, du Penner. Tautologien machen mir Spaß, du Penner. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 132. Der Anfang vom Ende des Regimes. No pasarán. Pasaremos. Oft werde ich von Freunden oder Unbekannten bei Versammlungen gefragt. Es tut dir doch sicher leid, dass du nach Spanien gegangen bist. Da antworte ich immer, nein, für nichts in der Welt. Für mich, wie für die Mehrheit der Brigadisten, war die Zeit, die wir in Spanien mit der Waffe in der Hand verbracht haben, das wichtigste Moment unseres Lebens. Ungezählte Spanier innerhalb und außerhalb des Landes erwarteten 1945, dass die Alliierten nach der Niederwerfung der faschistischen Großmächte auch Franco entthronen würden. Doch es blieb bei der verbalen Verurteilung des Diktators. Die Westmächte wollten begreiflicherweise verhindern, dass sich die Sowjets noch einmal in Spanien festsetzten, und sie selbst schätzten die Risiken einer militärischen Intervention höher ein als den Gewinn. Die internationale Quarantäne, die 1945 gegen Franco-Spanien verhängt wurde, Nichtzulassung zu den Vereinten Nationen, Abzug aller Botschafter, dauerte nicht lange. 1950, nach Ausbruch des Koreakrieges, hob die UN-Vollversammlung den Boykottbeschluss gegen Spanien wieder auf. Das Land wurde zum strategischen Pfeiler im amerikanischen Sicherheitssystem. 1954 überließ Franco den USA zwei Flottenbasen, Cartagena und Cádiz, sowie drei Luftwaffenstützpunkte für die Atombomber, Sevilla, Madrid und Zaragoza. Damit befand sich das Regime unter dem Schutzschild der Vereinigten Staaten. ...1959 beehrte Präsident Eisenhower den Caudillo als erster westlicher Staatsmann mit einer offiziellen Visite. Dieser Staatsbesuch war Francos größter außenpolitischer Triumph. Jetzt erst war der Bürgerkrieg wirklich gewonnen. Jetzt erst konnte der Caudillo ruhig sein. Niemand mehr bestritt ihm seine Legitimität. Er war hoffähig geworden in der internationalen Staatengemeinschaft. Sogar die Sowjetunion erkannte ihn schließlich an. Europa beschloss, den spanischen Bürgerkrieg samt dem eigenen schlechten Gewissen endgültig zu vergessen. Das Kennzeichen des Franco-Regimes war seine absolute Immobilität, die vollkommene Unfähigkeit, eine geordnete politische Evolution einzuleiten und das Land aus der Totenstarre des Bürgerkrieges herauszuführen. Die Folge war eine lähmende Dumpfheit, die sich wie Mehltau über das Land legte. Das politische Gespräch, einst Lebenselixier jedes Spaniers, erstickte in den Jahrzehnten der Hoffnungslosigkeit. Die Zensur besorgte den Rest. Jede gedruckte Zeile, von der Traueranzeige bis zum Wetterbericht, jedes Kinoplakat, jedes Buch, jedes Theaterstück, jede noch so kleine Kunstausstellung in einer privaten Galerie musste die amtliche Prüfstelle passieren. Spanien wurde nicht nur politisch, sondern auch kulturell zur Wüste. Kein Windhauch schien sich mehr zu regen. Dennoch erwies sich in Spanien abermals die Unausrottbarkeit des Freiheitsgedankens. Nach Jahrzehnten der Agonie rebellierte eine neue Generation, die nicht mehr gelähmt war vom Grauen des Bürgerkrieges. Es waren die Studenten, die privilegierten Kinder des Regimes. Anfang der 60er Jahre, noch bevor es an den französischen und deutschen Universitäten gärte, forderten sie etwas Unerhörtes: das Recht, ihre Vertreter im staatlichen Studentenverband selbst zu wählen. Dies rührte an die Grundfesten des Regimes. Niemand in Franco-Spanien wurde in irgendein Amt gewählt. Jeder Mandatsträger wurde vom Staat ernannt. Der Bürger als politisch handelndes Subjekt war der Antipode des Systems. Der Kampf der Studenten dauerte viele Jahre. Ein Jahrgang nach dem anderen machte die gleichen fruchtlosen Sitzstreiks, Sitzdemonstrationen, Flugblattaktionen. Tausende von Studenten wanderten im Laufe der Zeit durch die Polizeireviere. Tausende wurden misshandelt, viele verurteilt. Dennoch nahm der Widerstand zu. Die Wasserwerfer auf dem Campus, die vergitterten Wagen der Policía Armada vor den Eingängen der Institute, die Agenten der politischen Polizei in den Hörsälen, all dies gehörte schließlich zum Universitätsalltag, wie die Seminararbeiten und die Mensa. Die Studenten richteten an konkreten Erfolgen nicht viel aus. Sie konnten nicht daran denken, Massendemonstrationen wie ihre Altersgenossen in Berlin oder Paris zu veranstalten. Sie sprachen schon von Erfolg, wenn es kleinen Gruppen gelang, ein paar Minuten im Zentrum Madrids den Slogan zu rufen: Democracia sí, Dictadura no. Ihr Erfolg lag nicht in realen Siegen, sondern in der bloßen Manifestation des Widerstands, in einer geringfügigen, aber schockierenden Erschütterung des Machtapparats. Spanien begann sich zu regen und jedermann konnte es sehen. Auch in der Arbeiterschaft gärte es. Die sprunghafte Industrialisierung begünstigte die Entstehung illegaler Gewerkschaften, der sogenannten Comisiones Obreras, Arbeiterkommissionen. Sie wurden von der illegalen kommunistischen Partei auf betrieblicher Basis organisiert. Viele Unternehmer akzeptierten diese de facto Vertretungen, da sich mit ihnen Streitfragen besser lösen ließen als über den bürokratischen Apparat der offiziellen Sindicatos. Bald wurden die Comisiones Obreras zur bestorganisierten Kraft im Untergrund. In den Kohlengruben Asturiens kam es zu den ersten Massenstreiks in Spanien seit Ende des Bürgerkrieges. Das Regime schlug hart zurück. Hunderte von Arbeiterführern wurden verhaftet und wegen illegaler Propaganda zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Der Metallarbeiter Marcelino Camacho wurde zur legendären Führerfigur der Comisiones Obreras. Er war einer jener Kommunisten, denen auch die politischen Gegner Respekt zollten, sogar die Richter, die ihn verurteilten. 1966 führte er die erste große Arbeiterdemonstration in Madrid an. Er wurde verhaftet und saß mit kurzen Unterbrechungen bis zum Tode Francos im Gefängnis. Doch mehr noch als durch den Widerstand einer wachsenden Opposition zerbröckelte das Regime von innen her. Da es allein auf die Person Francos zugeschnitten war, verlor es mit zunehmender Vergreisung des Caudillo jede Integrationskraft. Es strahlte nur noch Erstarrung aus. Breite Sektoren der einstigen Nationalen Front, die im Bürgerkrieg gemeinsam gegen die Roten kämpften, hatten sich im Laufe der Zeit von Franco abgewandt. Die Monarchisten waren verbittert, weil er die Monarchie nicht in vollem Umfang wiederhergestellt hatte. Die Carlisten, die im Bürgerkrieg zu seinen reaktionärsten Bundesgenossen zählten, hatten sich zu einer demokratischen Bewegung gewandelt und waren offen in Opposition gegangen. Alte Falangisten sahen ihre sozialrevolutionären Ziele verraten und waren zu erbitterten Feinden des Caudillo geworden. Auch demokratische Katholiken sammelten sich in der Front der Regimegegner. Ihr Sprecher wurde der angesehene Anwalt und Professor Ruiz Jiménez, einst Francos Erziehungsminister, der aus Protest gegen die repressive Studentenpolitik der Regierung zurückgetreten war. In einer denkwürdigen Audienz bei Franco legte er 1964 auch sein Mandat als Abgeordneter der Cortes nieder. Der Diktator erwiderte milde scherzend: »Aber mein Lieber, die Cortes sollten doch die Regierung kontrollieren.« Darauf Ruiz Jiménez: »Exzellenz, es scheint nur zwei Spanier zu geben, die dies glauben. Sie und ich.« Die neue Anti-Franco-Front orientierte sich nicht mehr an den alten ideologischen Schützengräben der Republik. In den langen Jahren der Verfolgung entstand ein demokratischer Grundkonsens, den es vor dem Bürgerkrieg nie gegeben hatte. Schon in den 40er Jahren nahm Gil Robles, ehemals Chef der konservativ-katholischen CEDA und führender Kopf der Nationalen Front, Kontakt zu den Sozialisten auf. Jetzt bildeten sich im Untergrund Bündnisse, die von der zivilisierten Rechten, wie sie in Spanien genannt wurde, bis zu den Kommunisten reichte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Folge 132, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis: Heinrich Jennecke, »Es lebe der Tod«, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Hamburg 1980. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón con un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. ¡Venga, vaya, señora! Escribir, ya sabes mi paradero. ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No pasarán. Pasaremos. John badarunter und Jim badabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt kein, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauschehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis Kauschehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Musik. John ist gestorben und Jim ist tot. Und Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, braun oder blass, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tatar. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da der Jauch, den kenn ich auch. Und Jupp und Schmidt, Brett Pitt und Karl und Armin Müller-Stahl. Alle wollen mich begrüßen, kommen auf mich zu. Heut liegt mir die Welt zu Füßen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Der Präsident, der mich schon länger kennt, auch wegen Gras und Lars von Trier bin ich nicht hier. Zu Direktor mit Knut, die Queen mit Hut. Wie ich sehe, steht der Papst mit dem Dalai Lama am Buffet. Alle Damen wollen tanzen, die Herren prosten mir zu. Das ist schon sehr schön im Ganzen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier. Ich hab für Mitternacht ein Feuerwerk bestellt, dann sind die draußen, wir sind drin. Denn ich weiß genau, was dir und mir gefällt, kriegen wir alleine hin. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier, nur wegen dir hier. Ein relativ warmer Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona. Mittlerweile gehen die Temperaturen wieder auf die 25, 26 Grad zu. Sonnig und warm. Wie gesagt, es ist Montag, der 16. September 2019. Tu den Menschen Gutes und sie werden dich segnen. Das ist wahrer Ruhm. Nein, das hat nicht Goethe gesagt oder Schiller. Nein, das hat Friedrich II., der Große, gesagt. Vor 275 Jahren, Prag kapituliert vor Friedrich dem Großen. Die böhmische Residenzstadt Prag kapitulierte am 16. September 1744 zu Beginn des Zweiten Schlesischen Krieges vor den Truppen Preußens. Böhmen war Teil der Habsburg-Monarchie. Zur böhmischen Krone wiederum gehörte das Land Schlesien. Um dessen Besitz ging es dem preußischen König Friedrich dem Großen. Der lebte von 1712 bis 1786 in den Schlesischen Kriegen gegen die Habsburger Herrscherin Maria Theresa. Die wiederum lebte von 1717 bis 1780. Im Ersten Schlesischen Krieg, der ging von 1740 bis 1742, und im Zweiten, der ging von 1744-45, eroberte Preußen als Aggressor Schlesien. Der Frieden von Dresden beendete 1745 den Zweiten Schlesischen Krieg. Preußen behielt Schlesien und erkannte dafür Friedrich I., den Ehemann Maria Theresias, als Kaiser an. Aber wie das so ist, bei Kriegen, was auf dem Schlachtfeld entschieden wird, ist in der Zivilgesellschaft bzw. in der Politik nachher noch lange nicht beendet. Der Konflikt zwischen Preußen und Österreich führte aber zu einer Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in Mitteleuropa. Im Dritten Schlesischen oder Siebenjährigen Krieg, der ging von 1756 bis 1763, behauptete das mit Großbritannien verbündete Preußen den Besitz Schlesiens gegenüber den mit Frankreich und den meisten anderen europäischen Staaten verbündeten Habsburgerreich. Der Frieden von Hubertusburg 1763 begründete den Dualismus Preußen-Österreich für rund ein Jahrhundert. Naja, ein bisschen Geschichtsunterricht zu Beginn der Sendung. Ich habe ja auch den Hardenberg-Geschichtskalender vor mir liegen. An einem 16. September wurden geboren David Copperfield. Nein, nicht die Romangestalt von Charles Dickens, sondern der US-amerikanische Magier, der wurde 1956 geboren. Dann der deutsche Politiker und SPD-Politiker Oskar Lafontaine, der wurde 1943 geboren. Übrigens Ehemann von Frau Sarah Wagenknecht. Der südafrikanische Schriftsteller Breiten Breitenbach wurde 1939 geboren. Und Kommissar Colombo, der Schauspieler Peter Falk, der lebte von 1927 bis 2011, wurde ebenfalls an einem 16. September geboren. Amerikanischer Schauspieler. Dann die US-amerikanische Schauspielerin Lauren Bacall, die lebte von 1924 bis 2014, ebenfalls an einem 16. September geboren. Bekannt aus dem berühmten Film The Big Sleep mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle. Ernst Deutsch, ein deutscher Schauspieler, wurde ebenfalls an einem 16. September 1890 geboren. Er starb 1989. Und Hans-Jean Arp, der deutsch-französische Künstler, der wurde 1887 geboren, an einem 16. September, an einem Tag wie heute fast. Er starb dann 1966. So, das war unsere kleine Chronik hier im heutigen Niemandsland. Gestern stand ein sehr schöner Spruch auf dem Geschichtskalender. Alexander von Humboldt hat einmal gesagt, indem wir die Einheit des Menschengeschlechts behaupten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annahme von höheren und niederen Rassen. Alexander von Humboldt, ein großer Humanist. Der wurde übrigens auch im September geboren, an einem 14. September, und zwar im Jahre 1769. Der große Naturforscher Alexander von Humboldt. Dieser Mann bildete vor 250 Jahren den, sagen wir mal, Idealtypus des aufgeklärten Gelehrten. Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt wurde an einem 14. September 1769 in Berlin geboren. Er starb an einem 6. Mai 1859 ebenfalls in Berlin. An die Expeditionen des schon zu Lebzeiten weltberühmten Forschers erinnern zahlreiche Namen. Im Jahr 1828 gründete er die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Sein Bruder war der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt. Der lebte von 1767 bis 1835. Humboldt war viel auf Reisen. Während der Anfahrt zu seiner Amerika-Expedition bestieg Humboldt 1799 den Pico del Teide auf den Kanarischen Inseln, auf der Kanarischen Insel Teneriffa. 1799 bis 1804 forschte er in Venezuela, Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru und Mexiko. Der Humboldt-Strom vor der Westküste Südamerikas ist ebenso nach ihm benannt wie die Humboldt Range und der Humboldt River in Nevada. Ein Stab von Wissenschaftlern wertete ab 1805 die Amerikareise aus. 1500 Ortsvermessungen, 60.000 Pflanzenbelege, tausende neuer Arten, klimatologische, topografische, geologische, tiergeografische und ethnologische Befunde sowie Material zur Archäologie, Sprachwissenschaft und Ökologie wurden unter dem Titel Voyage au second équinoxial du Nouveau Continent 1805 bis 1834 veröffentlicht. Früher fühlte ich mich als Wurm und jeder Sturm wirbelte mich rum. Aus der Ferne liebte ich still und kriegte nie, was ich will. Früher stand ich oft im Regen, kein Schirm und alles nass. Das hat nur an mir gelegen, machte alles keinen Spaß. Aber jetzt ist alles besser und ich blühe wieder auf, kann wieder schlafen, wieder essen. Erst ging es runter, jetzt geht's rauf. Von Tag zu Tag geht es mir besser. Ich geh wieder vor die Tür, hab den ganzen Quatsch vergessen und das liegt alles nur an dir. Du warst Arzt und Krankenschwester und mein Physiotherapeut. Die Schrauben sitzen wieder fester, ich gelte beinahe als geheilt. Früher stand ich lange an und kam ich dran, war der Schalter dicht. Ich verpasste jeden Flug, nahm ich den Zug, dann fuhr er nicht. Ich blieb zu Haus mit meinem Schatten, nur im Kühlschrank war es hell. Während andere Freude hatten, ohne mich im Karussell. Aber jetzt ist alles besser und ich blühe wieder auf, kann wieder schlafen, wieder essen. Erst ging es runter, jetzt geht's rauf. Von Tag zu Tag geht es mir besser. Ich geh wieder vor die Tür, hab den ganzen Quatsch vergessen und das liegt alles nur an dir. Du warst mein Sandmann und mein Gral und mein Sorgentelefon. Mein gesamtes Potenzial setzt du wieder in Aktion. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda hier in Barcelona. Ein ruhiger Montagnachmittag hier im Zentrum von Barcelona in der gräflichen Stadt. Summertime in meiner Stadt, hier wollen alle leben, hier wollen alle Leute hin. Aber da in deiner Stadt, Klapper, Bürgersteige runter, nur wenn wir da spielen. Hammer entspannt im Ananasland, aber irgendwer sammelt immer Pfand. Schließ deine Augen, bekomme nichts mit, greif ein neues schickes Shirt aus deinem Schrank. Altbau-Attitüde, locker leben nur mit Mühe. Kinderfinger nähen auch für deine Kids im Bio-Discounter, die Jute-Tüte. 18 Euro Miete pro Quadratmeter. Mama, Papa, Oma, bitte darf ich das? Diesen Lifestyle musst du dir denn leisten können. Doch die Modekette nebenan scheiße sind. Ihr geht auf Koka in die Flora. Schießt ein Selfie vor einem Holker. Junkies dahin, wo sie wohnen. Kriege keinen Platz für die in deiner Komfortzone. Grüne wählen und die CDU im Herzen. Die kleinen Unterschiede kann man schnell verschmerzen. Geistig vertrocknet, moralisch flexibel. Street an der Bibel und du zahlst deine Miete. Hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Anne lässt sich cool, alternativ. Du siehst den Pack nicht im Archiv. Der Trend wird gesetzt, hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Anne lässt sich cool, alternativ. Du siehst den Pack nicht im Archiv. Ich hab ne Wohnung unterm Dach, Mann. Super coole Nachbarn. Yeah. Und die, die hier mal wohnten, die wohnen jetzt am Stadtrand. Hier sind alle einer Meinung. Unser Viertel bleibt bunt und die Dealer vor der Haustür vertreibt ein Polizeihund. Wir fühlen uns hier wohl, doch wir kommen eigentlich aus dem Dörfen. Alle zugezogen und wir fühlen uns so urban. Fancy gekleidet, damit jeder sieht individuell und so kreativ. Yeah. Alles Öko, alles Fairtrade, alles Bio, wir haben mehr Geld. Oh. Künstler, Studenten, cool Mann, ich mag das. Doch was mich stört, ich finde nie einen Parkplatz. Außerdem schnurren dich hier alle immer an. Hier gibt es echt zu viele Penner. Yeah. Und letzte Woche glaubten mir irgendwelche Assis mein Nigelnagel. Neues Rennrad. Und ich poste ein Foto auf Facebook davon, in der Hoffnung, dass es jemand sieht. Ey, das war echt richtig teuer, hat fast ein Taui gekostet. 100 Euro Belohnung, schnapp dir den Deal. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know just so cool. Der Trend wird gesetzt, hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Eine lässt sich cool, alternativ. Der Trend wird gesetzt, hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Alle lässt sich cool, alternativ. Du siehst den Pack nicht im Archiv. Ich mag das tolerante Leben. Ich stell den Pfand daneben. Und kaum ein Passant hier im Ananasland würde das anders sehen. Jeder Tag relax, jede Nacht ein Fest. Alle Touris finden hier ein gemachtes Nest. Check die Hitlisten, sind am Anfang jetzt. Dieses Viertel, eine Insel, ich hab Land entdeckt. Ja, okay, wurden ein paar Mal die Scheiben zerstört bei meinem allerliebsten Laden. Doch dann hat man als Teil des Designs akzeptiert, was für einen wilden Kiez wir haben. Und geh mal ganz schlimm was daneben. Dann schwingen wir den Besen. Alle packen mit an, alle putzen im Wahn. Kein Graffiti mehr zu lesen. Und bin ich mal im Urlaub, ist das sehr lukrativ. Sonne, Palmen und zu Hause Airbnb. Immer was los hier, das feier ich auch. Aber unten der Club ist mir leider zu laut. Ja, was soll ich tun? Ruf den Beta-Wagen. Mit ein bisschen Glück kann ich später schlafen. Hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Alle lässt sich cool, alternativ. Du siehst den Pack nicht im Archiv. Der Trend wird gesetzt, hier place to be, wo die Ananas wächst, weltweit beliebt. Alle lässt sich cool, alternativ. Du siehst den Pack nicht im Archiv. Ja, heute Besuch hier im Studio von Niemandsland, Kontrabande FM. Ein, ja, würde ich sagen, junger Mann, der sehr alt geworden ist. Hallo, wie heißt du denn? Also so alt bin ich ja auch wieder nicht. Ich bin hier wahrscheinlich fast der Zweitjüngste. Ja, wir wollen das jetzt nicht ausdiskutieren, wer hier der Älteste und der Jüngere ist. Gut, Werner, du hast ihn heute hier mitgebracht, aber ich denke, er sollte sich selber mal vorstellen. Hallo. Hallo, Johnny. Ja, also mein Name ist Johnny Eisenberg. Ich bin in dem Jahr 1977 mal in Barcelona gewesen, ein halbes Jahr, und erkenne fast nichts wieder. Ja. Es gibt... Du bist der berühmte Johnny Eisenberg von der Taz, der da mit seinem Motorrad mit Vermummung immer an den Demos vorbeifuhr. Ich kann mich dran erinnern. Ich habe dich einmal getroffen, aber du wirst dich nicht an mich erinnern, in einem besetzten Haus. Da haben wir zusammen an einem Tisch gesessen und gefrühstückt. Und da hast du uns alle vor den Anti-Imperialisten gewarnt. Das wüsste ich nicht. Ich habe nichts gegen Anti-Imperialisten. Vielleicht warst du irgendwie in einem Nichtverhandlerhaus und ich habe damals dafür geworben, dass hier verhandelt oder so. Ich habe keine Ahnung. In der Ausbildungszeit war ich auch kontrovers, das stimmt. Sag mal, wurde dir nicht mal ein Arm gebrochen von einem Bullen auf der Potsdamer Straße? Nee, das war Benny Harlin. Ah, das war der Benny Harlin. Der Demo, bei der der Rattay von Lummer zu Tode gehetzt wurde. Ja, ja. Da haben sie Benny Hallin auf den Schreibarm gehauen. Und, genau, genau, das war's. Das waren dunkle Zeiten. Das waren dunkle Nachmittag. Sehr finstere Zeiten. War, da war Luma noch der Senator. Luma. Ja. Luma. Kürzlich übrigens verblichen. 80er Jahre. Wir spucken auf seinen Anfang der 80er, da habe ich schon in Barcelona gewohnt. Ja, ja, das war 1981. An dem Tag war ich auch in Berlin von hier aus hingefahren. Ich weiß noch, wie ich, der Rattay da zu Tode gehetzt wurde und wie ich Benny vor dem damaligen Wegert Haus sitzen hab sehen, versuchen mit der linken Hand da seinen Laptop, das hieß damals anders und war so ein kleiner Computer, zu bedienen und per Telefon seinen Bericht durchzutelefonieren zur Taz und er mir sagte, ich kann die rechte Hand nicht mehr bewegen. Ja, das war eine üble Zeit. Ich kann mich auch dran erinnern, da gab es auch rechtsradikalen Terror, die haben da Freigänge aus dem Knast auch abends rausgelassen und haben Leute zusammenschlagen lassen auf den Straßen. Und da wurde doch Straßenterror auch ausgeübt von rechts. Ja, erstmal schön, dass du heute hierher gekommen bist. Also ich muss dir da widersprechen. Ich erinnere das als eine sehr freie Zeit, in der unheimlich viel möglich war. Die entscheidenden Fragen haben wir falsch beantwortet damals. Also nicht wir, sondern die politische Entwicklung hat die von uns aufgeworfenen Fragen nicht richtig beantwortet. Deswegen haben wir jetzt die Wohnungsnot in Berlin. Aber das, was wir damals gemacht haben, wenn wir das hätten politisch durchsetzen können, dann sähe Berlin heute anders. Ja, das stimmt. Da bin ich einverstanden. Gut, ich habe das vielleicht auch ein bisschen zu überspitzt ausgedrückt. Kommen wir kurz zu einem Thema, über das du gleich sehr viel erzählen wirst. Ich mache mal gerade die Anmoderation. Deutsche Wohnen und Co., die sollen eigentlich enteignet werden, die müssten eigentlich enteignet werden. In einer normalen Welt würde es die eigentlich gar nicht geben, aber sie sind da. Es gibt nun ein Rechtsgutachten zum Thema Berliner Volksbegehren für Vergesellschaftung von Wohnraum. Das entspricht dem Grundgesetz. Das ist nun raus, das ist nun rechtskräftig. Das Berliner Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist laut einem Rechtsgutachten, das die Fraktion der Partei Die Linke im Bund und im Abgeordnetenhaus von Berlin in Auftrag gegeben hatte, verfassungskonform. Ziel des Gutachtens, das am Mittwoch vorgestellt wurde, war die rechtliche Zulässigkeit einer Vergesellschaftung von Wohnraum zu prüfen. Dazu gibt es bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen. Zuletzt hatten auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages am 5. September entsprechende Schritte für grundgesetzkonform erklärt und die Zuständigkeit des Landes Berlin, ein solches Gesetz zu beschließen, bestätigt. Joachim Wieland von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer stellte im neuen Gutachten klar, dass das mit dem Volksbegehren angestrebte Sozialisierungsgesetz mit der Verfassung von Berlin vereinbar sei. Da der Bundesgesetzgeber von einer konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis bisher keinen Gebrauch gemacht hat, ist das Land Berlin befugt zum Erlass des vorgeschlagenen Gesetzes zur Vergesellschaftung von Grund und Boden. Er verweist auf Grundgesetz Artikel 15, nachdem es keine Sperrwirkung für diese Art der Enteignung gibt, soweit sich darauf keine Produktionsmittel bzw. keine sozialisierungsfähigen Unternehmen befinden. Weiter heißt es, dass das zu erlassende Gesetz konkrete Regelungen darüber enthalten müsse, welche Grundstücke welcher Wohnungsunternehmen einschließlich der auf ihnen errichteten Wohnhäuser überführt werden sollen und wie hoch die angemessene Entschädigung zu bemessen sei. Da die Vergesellschaftung durch das Gesetz und nicht erst durch spätere Verwaltungsakte zu erfolgen hat, muss das Gesetz zudem Regelungen über die zu errichtende Anstalt des öffentlichen Rechts enthalten, die als selbstständige juristische Person auch von der Schuldenbremse ausgenommen wäre. Also so eine Art Treuhand würde da gebildet. Den Osten hat man ja so schön klein gemacht, enteignet. Warum macht man das nicht jetzt mit den Heuschrecken? Gut, die Überführung in Gemeineigentum ist demnach zur Erreichung des vom Grundgesetz anerkannten legitimen Zwecks der Vergesellschaftung von Grund und Boden geeignet. Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich, heißt es da, ein milderes Mittel, also ein bisschen Enteignung oder so. Und teuer muss es obendrein auch nicht werden. Die Höhe der Entschädigung müsse keinesfalls notwendig am Verkehrswert orientiert sein. Also man könnte den auch, wie damals die Treuhand, da haben Unternehmen für 2 Mark ein Kombinat im Osten gekauft. Man könnte das jetzt umgekehrt machen und denen für 2 Mark bzw. für 2,87 Euro, das klingt immer gut, denen dann ein ganzes Mietshaus abenteignen. Wegenteignen. So, das war die Einführung. Wo wir gerade hier reingekommen sind, der Johnny und ich, da hast du mich sofort ein bisschen erschreckt, weil du gesagt hast, ich soll jetzt den Johnny interviewen. Natürlich bin ich dazu bereit, aber jetzt während deiner Einführung hast du immer nur ihn und nicht mich angeguckt. Also jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Gut, Johnny, ich fange jetzt an, dich zu interviewen. Das schneide ich nachher weg, was du da sagst. Das kommt nicht in den Podcast. Ne? Wale, Interview geht mir dann. Ich soll jemand interviewen. Was fällt mir dazu ein? Björn Höcke. Ich will jetzt nicht sagen, dass du gleich aussiehst wie der, aber nee, der hat vor ein paar Tagen ein Interview mit ZDF, mit dem zweiten Deutschen. Habe ich mir heute auch angeguckt. Ah, hast du das gesehen? Ja, ja. Und hat dann das Interview sofort abgebrochen. Hat er nicht? Ja, nicht. Unverständlicherweise hat er immer weiter in das Interview, in die laufende Kamera reingejammert. Ja, ja, weil er wusste, ja, es würde schlecht aussehen, wenn er jetzt aufsteht. Würde und aus der Kamera laufen. Er hat ausgehalten, aber jedenfalls. Genau, Herr Höcke, Ihre eigenen Leute können jetzt da nicht sagen, ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus? Das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben, wie Sie ja selbst deutlich artikuliert haben. Und das ist eigentlich schade, weil ich natürlich mit diesem Buch auch etwas bezweckt habe, wollte mein Denken niederlegen, wollte eine Analyse der Lage dieses Landes anfertigen, so wie ich die Lage eben sehe. Hat er jetzt am Ende, sein Pressesprecher hat dann interveniert und hat gesagt, also zu dem Interviewer von ZDF hat er gesagt, also so geht's nicht. Ne? Darf ich mal kurz unterbrechen? Wir sind gleich durch. Ja, deswegen. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, das geht so nicht. Es geht so nicht, Sie haben jetzt wirklich mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen möchten. Sie tun da dem Herrn Höcke irgendwie, Sie bringen ihn durch Ihre Fragen in eine emotionale Situation und das kann ja nicht sein. Na gut, jedenfalls will ich damit nur sagen, wie schwierig es doch ist, diese Interviews zu machen. Aber gut, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl jetzt einfach irgendwann was zu dem, was Dedi gerade also angesprochen hat. Man muss sagen, das ist interessant, dass ihr mit dem Gesetzgebungsverfahren zur Enteignung anfangt. Das hat eine ganz wichtige Funktion gehabt in dem Prozess, der da im Moment in Berlin stattfindet, den ich mal so im weiteren Sinne Rekommunalisierung von verschleuderten Wohnungsbeständen, die teilweise Sozialdemokraten, aber auch unter Beteiligung von Politiker in der Linkspartei, die hat ja teilweise da an der Regierung mitgewirkt. Die waren zwar immer dagegen, haben aber letztlich das nicht verhindert. Und die Protagonisten der Aktenträgerreihen, das waren dann häufig ehemalige sozialdemokratische Bausenatoren, frühere Jusos, die jetzt sich dicke machen und sagen, falsche Politik. Aber das waren dann die, die das an die amerikanischen Heuschrecken damals verschachert haben. Ganze Gesellschaften mit hohen, mit riesigen Wohnungsbeständen. Und da gab es seit 2012, seit 2013 wahrnehmbar eine Entwicklung einer feststellbaren Wohnungsversorgungsnot, die nicht unbedingt diejenigen, die eine Wohnung haben, also die eingesessene Berliner Bevölkerung sofort wahrnimmt, aber die, die nach Berlin kommen, also die Jungen, die Flüchtlinge, die Zureisenden. Und die nicht viel Geld haben. Die anderen können sich ja auf dem freien Wohnungsmarkt eine Eigentumswohnung kaufen am Lausitzer Platz, wo früher Werner gewohnt hat, heutzutage für bis zu 8.000, 9.000 Euro der Quadratmeter. Lauseplatz, du. Lächerlich, nein, muss ich sagen. Wirklich lächerlich. Ein verschissenes Berliner Altbaumietshaus. Die Pizzeria am Lauseplatz. Habe ich kürzlich gelesen, Tagesspiegel, Immobilie der Woche, in der Lausitzer Straße, drei Häuser vom Paulinkoufer. 8.500 Euro der Meter für eine ganz verschissene Dreizimmerwohnung. Darf ich was anmerken? Diese Immobilienanzeigen werden zum Beispiel in Zeitungen in London und New York angepriesen. Ja. Da werden Wohnungen aus Barcelona und aus Berlin angepriesen. Ja. Aber dieses Gesetzgebungsverfahren, was da initiiert worden ist, war ein Teil einer politischen Druckkampagne. Anderer Teil waren verstärkte Bemühungen insbesondere des Kreuzberger Baustadtrats Schmidt von den Grünen, im Falle von Verkäufen von Häusern zu versuchen, kommunale Vorkaufsrechte geltend zu machen, was natürlich wahnsinnig teuer ist. In einem Fall, an dem ich beteiligt war, sind ungefähr 1000 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee, also in der ehemaligen Stalin-Allee, diese Zuckerbäcker-Stalin-Wohnungen, die an die Deutsche Wohnen gehen sollten, mit juristischen Mitteln zunächst unterbunden worden. Die Prozesse sind zwar verloren gegangen, aber die Deutsche Wohnen hat insgesamt als Folge einerseits des Gesetzgebungsverfahrens und andererseits eben dieser Prozesse und der damit verbundenen Öffentlichkeit erkannt, dass sie diese Wohnungsbestände nicht erwerben will und hat dann gesagt, wir wollen sie nicht mehr haben. Und dann konnte das Land Berlin, allerdings meines Erachtens auch viel zu teuer, aber doch immerhin günstiger, als es letztlich die Deutsche Wohnen gekauft hätte, diese Bestände, ungefähr 1000 Wohnungen und auch die Gewerbeflächen unten in den Erdgeschossen, erwerben. Ich persönlich glaube, dass es zu dieser Enteignungsgesetzgebung am Ende nicht kommen wird. Da wird sich möglicherweise eine politische Mehrheit nicht finden. Da wird ja ein massiver Druck gegen ausgeübt. Aber es gibt jetzt noch einen zweiten Angriff gegen die, ich sage jetzt, Bestandswohnungsspekulation. Ja? Wir reden nur über die existierenden Wohnungen. Wenn die enteignet werden, entsteht ja nicht eine einzelne neue Wohnung. Die Wohnungsnot wird nicht gelindert. Und dieser zweite Angriff gegen die Bestandswohnungsspekulation ist ein Gesetzgebungsverfahren, das allerdings aus dem Parlament kommt, also das insbesondere von der Linkspartei, aber mittlerweile auch von den Grünen und von der SPD betrieben wird, das dazu sorgen soll, dass die Wohnungen, egal wie hoch sie jetzt vermietet sind, nur zu einem bestimmten gesetzlich festgelegten Mietpreis vermietet werden dürfen. Und da kann theoretisch ein Mieter zum Bezirksamt gehen und sagen, meine Wohnung kostet aber 9 Euro und die darf nur 6,30 Euro kosten. Reduziere mal mit Hilfe eines Bescheides die Miete auf 6,30 Euro. Das bedeutet, dass diese gesamte Preisentwicklung, die ja letztlich eine Spekulationserwartung abbildet, wenn dieses Gesetz funktionieren würde, zu Ende wäre. Das ist doch dieser berühmte Mietendeckel. Das ist der Mietendeckel, ja. Von dem ich allerdings persönlich glaube, dass er juristisch nicht funktioniert. Aber wir werden sehen. Das ist jedenfalls eine starke Verunsicherung der Spekulanten, die, wenn man das insgesamt betrachtet, möglicherweise auch ein Manöver ist, um dieses Enteignungsgesetzgebungsverfahren zu vereiteln. Weil man sagt, nein, das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja jetzt den Mietendeckel. Also, ich weiß es nicht, ob solche Gedanken dahinter stehen, aber es könnte durchaus sein, dass es einen Wettbewerb gibt, einerseits zwischen den Parlamentsparteien und andererseits dieser außerparlamentarischen Initiative zur Enteignung. Logisch wäre das, weil also mindestens, was die SPD und die Grünen anbelangt, Enteignung ist natürlich das Allerschlimmste, das Allerschlechteste, was überhaupt passieren kann. Dann haben wir ja wieder den Stalinismus, das steckt dahinter. Ja, man muss aber diese große Angst. Ne? Als Anwalt das muss man denen, aber sagen, dass von denen jetzt dann die Lösung Mietendeckel auf 5 Jahre oder so forciert wird, das erscheint mir völlig logisch. Ja, aber wenn ich sagen darf, juristisch ist wahrscheinlich die Enteignung leichter oder juristisch haltbarer als der Mietendeckel. Darf ich kurz was anmerken? Johnny Eisenberg, du bist Rechtsanwalt. Das muss man hier auch sagen. Auf welchem Gebiet bist du denn, sagen wir mal, spezialisiert? Auf Mietrecht, auf Wohnrecht oder was ist so? Ich bin immer schon Strafverteidiger gewesen. Ja. Also ich verteidige Rauschgifthändler. Bin auch jemand, der meint, man müsste unbedingt die gesamten Betäubungsmittel freigeben, die Prohibitionspolitik beenden. Und jeder Kampf gegen die Prohibition ist gerecht, selbst wenn die Drogen selber zum Teil große Schäden auslösen, aber das Verbot dieser Drogen beseitigt diese Schäden auf keinen Fall, sondern verschlimmert die Folgen, die sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen, biografischen Folgen. Und außerdem hätten wir viel mehr Raum und Zeit und Kräfte, uns sozial schädlicher Kriminalität zuzuwenden, wenn wir, das sind ungefähr 70%, glaube ich, der deutschen Strafrechtspflegeorgane beschäftigen sich mit Drogen. Position. Also damit beschäftige ich mich und dann habe ich immer so Mediensachen gemacht, also verklage die Bildzeitung, wenn sie irgendwas falsch schreiben, da habe ich immer mein Leben mit bestritten. Und womit ich mich ein bisschen auskenne, deswegen bin ich jetzt auch da tätig geworden für eine Beteiligte, sind so Immobiliarangelegenheiten. Das kommt noch aus der Hausbesetzerzeit. Da habe ich mich ja mit Verträgen beschäftigt, um besetzte Häuser zu legalisieren. Und aus dieser Zeit habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wie man mit Immobilien umzugehen hat. Und deswegen war ich jetzt auch in der Lage, da einzugreifen und zunächst mal mit einstweiligen Verfügungen zu unterbinden, dass diese 1000 Wohnungen an die Deutsche Wohnen im, glaube Anfang Januar 2019 übertragen werden konnten. Da hatte das Landgericht dann so einstweilige Verfügungen erlassen, die das unterbunden hat. Das heißt, man könnte sagen, du bist ein profunder Kenner und auch ein Macher in der linksalternativen Widerstandsszene in Berlin. Also das würde und ich nicht sagen. Ich habe gehört, du bist... Gut. Das würde die linksalternative Widerstandsszene nicht von mir behaupten. Gut, dann nehme ich das zurück. Und du wohnst auch in Kreuzberg, hast du vorhin gesagt. Du wohnst da direkt am Lausitzer Platz. Ich habe damals in der Forsterstraße gewohnt, dann am Paul-Linke-Ufer, später in der Adelbert. Wir kennen also alle diesen Kiez. Ich bin jetzt länger nicht mehr da gewesen. Was hat sich da denn geändert? Man geht ja immer davon aus, die Welt wird immer besser, aber ich glaube, da gehen wir fehl, oder? Also der Frankl-Kiez ist nicht besser geworden, seitdem du da weggegangen bist. Der ist richtig scheiße geworden. Es gibt da eigentlich keine vernünftige Versorgung der ansässigen Bevölkerung. Es gibt aber auch zunehmend weniger Bevölkerung. Es gibt unheimlich viele, auch zum Teil illegale Ferienwohnungen. Es gibt dann den Görlitzer Park und die Umgebung bis hin zur Warschauer Brücke. Das ist ja jetzt in aller Munde. Da gibt es eine ganz intensive, ich würde auch sagen, eine deutlich überzogene Betäubungsmittelhandel. Es gibt einfach, muss man sagen, für den Bedarf zu viele Betäubungsmittelhändler. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Das ist zum Teil so, dass es auch massive Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühle der dort Wohnenden gibt. Na, reden wir Klartext. Messerstechereien, Schlägereien, Überfälle, sexuelle Angriffe, alles Mögliche. Ja, vor allem, das ist halt Tag und Nacht Lärm, Bewegung. Wenn ich da morgens um vier mit meinem Auto parke, ich lebe teilweise auf dem Lande, und dann fahre ich aber, um die Raschauer zu umgehen, dann morgens um vier dahin, dann springen da drei Leute auf mich zu und wollen mir Rauschgift verkaufen. Ich sage denen dann, pass mal auf, ich werde da wohl das Recht haben, hier mein Auto abzuparken, ohne von euch Rauschgift angeboten zu kriegen. Dann geht's sofort los, ficke deine Mutter und so. Die sind aggressiv. Ich werde dann aggressiv. Das ist sehr unangenehm. Und es ist mittlerweile auch so, dass die Legende, dass da letztlich ein multikulti-farbiges Zusammenleben funktioniert, die vertritt nicht mal mehr die Bezirksbürgermeisterin, die aber über Jahre hinweg da einfach zugeguckt hat. Und man muss auch sagen, ist aus meiner Sicht hintertrieben hat, wenn da jemand versucht hat, was zu machen. Ich habe zum Beispiel schon vor Jahren gesagt, da müssen Scheißhäuser aufgestellt werden. Weil die müssen ja auch, es gibt ja auch einen Haufen sogenannte, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, also osteuropäische Roma, die da im Sommer siedeln, die brauchen ja auch Scheißhäuser. Die brauchen eine Wasserversorgung. Da wurde dann immer gesagt, machen wir nicht, dann verstetigen wir das. Das heißt, ist aber Schwachsinn, die sind ja sowieso da. Dann kann man da auch Scheißhäuser hinstellen und so weiter. Also man muss den Park, das habe ich Werner schon gesagt, man muss den Park umbauen. Das will keiner. Man muss diese alten Mauern, die der Orlowski hat, Orlowski war unser erster grüner Baustadtrat, der war Drogerist. Der war der erste grüne Baustadtrat in Berlin, der erste Stadtrat überhaupt, glaube ich, in Berlin. Und der hat praktisch das, was Hart-Walter Hämer damals in der IBA Alt angefangen hat, in SS 36, hat er umgesetzt. Aber dem Park, der ist eben misslungen. Man müsste diese Mauern abreißen, man müsste die Büsche rausziehen, man muss da durchgucken können. Das muss so eine Londoner Commons werden, wo man hell und deutlich durchgucken kann. Dann, glaube ich, kriegt man das in den Griff. Die Leute stören ja nicht, sondern die Art und Weise, wie sie Geschäfte betreiben, stören ja. Ich kann mich noch erinnern, der Park war ja dann auch eine Art Musterpark, mal eine Zeit lang. Da wurde was angepflanzt, exotische Pflanzen. Dann gab es diesen Fußballplatz da. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ja. Und das war irgendwie so eine Art Hoffnung. Man dachte, dadurch wird der Kiez belebt. Aber funktioniert hat er nie. Nee, der war früher vermüllt, jetzt ist er total sauber, weil die, muss man sagen, die Berliner Stadtreinigung einen super Job in dem Park macht. Aber wenn du hinten nach Treptow rüber gehst, über die alte Brücke, dann siehst du, wie es früher im Park aussah, völlig vermüllt. Und es ist jetzt nicht mehr das Problem des Schmutzes. Das Problem ist einfach, der Park ist in einer Weise besetzt, dass sich da Leute nicht mehr reintrauen. Im Übrigen finde ich auch, also die Allgegenwärtigkeit des aufdringenden Betäubungsmittelhandels. Das geht den Leuten auf den Sack. Ich meine, ich kann nicht trösten, das haben wir hier auf den Ramblas, das haben wir hier abends an der Plaza Real. So, das haben wir hier. Aber bei uns ist es schlimmer. Das heißt, das hast du im Raval eigentlich in jeder Straße und an jeder Ecke. Die kommen auf dich zu, die denken, du bist ein Tourist. Die sagen natürlich nicht, wir verkaufen dir Drogen, die sagen immer, Coffeeshop, Coffeeshop. Und dann kommt schon der Nächste und du kriegst alles, von Heroin über Crystal Meth. Und da ist also alles im Angebot. Und das ist mittlerweile natürlich beängstigend. Ich habe ja auch gedacht, jetzt gerade bei deiner Schilderung hier, Johnny, Ostas, das ist ja wie hier in Barcelona. Und es ist aber auch so wie in Amsterdam und so wie in Paris und in Prag und in London. Es ist ja überall immer das gleiche, die gleiche Situation, das gleiche Problem. Und also ist es denn in Amsterdam so? Ich war mal vor 2 Jahren in Amsterdam. In Amsterdam ist es sicher so, dass dort auch diese Vertreibung der Bevölkerung durch Ferienwohnungen stattfindet. Dass in Amsterdam diese massive Bodenspekulation stattfindet. Aber ich glaube, dass die nicht das Problem haben, weil die einfach diese Prohibitionspolitik nicht machen, dass sie diese ausgefledderten Betäubungsmittelmärkte haben, die einerseits ja staatlich nicht kontrolliert sind, andererseits aber durch diesen Wettbewerbsdruck, also diese Leute, die da im Görlitzer Park Drogen verkaufen, die stehen ja auch unter dem Druck. Die müssen ja Geld verdienen, damit sie zum Beispiel was nach Hause schicken können. Und so. Ja, hier kommt auch zweierlei zusammen. Hier kommt einmal der Druck, wie du sagst, verkaufen zu müssen, soziales Elend und viele sind auch nicht anerkannt. Das heißt, viele haben keine Papiere. Viele sind sozusagen in Anführungsstrichen illegal im Land und das heißt, die haben da die einzige Chance, an Geld ranzukommen. Und wenn die jeden Monat 300-400 Euro nach Hause schicken, da kann die Familie ein Jahr von leben. Das wissen die. Und das sind Dinge, die sollte man auch in Rechnung stellen, wenn man über das Thema spricht. Ich meine, dieser spezielle Aspekt hier, Drogenhandel, ist natürlich Amsterdam nochmal anders. Wahrscheinlich werden da noch viel mehr Drogen umgesetzt als irgendwo sonst wo, nur eben auf anderen Wegen. Aber das Problem, wo wir ja angefangen haben, ist die Wohnungssituation, die Mietsituation, die sowohl bei Mietwohnungen wie auch bei Eigentumswohnungen dieser brutale Anstieg überall. Ne? Und das mit dem Mietendeckel, das ist ja nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, das kann aber das Problem langfristig nicht lösen. Und ich bin ganz klar dafür, Enteignung müssen wir ran und wenn du vorher gesagt hast, du juristisch gesehen findest du das vielleicht sogar noch eher durchsetzbar und dein Wort in Gottes Ohr, hoffentlich. Ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil sie keine politische Mehrheit finden werden. Ich vermute, dass selbst die Grünen am Ende dagegen arbeiten werden. Ich will aber noch was anderes sagen. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass das Problem, dass diese Enteignung und auch der Mietendeckel angehen, der Bestandsmietenmarkt ist. Der Bestandsmietenmarkt, egal wie der geregelt ist, beseitigt aber die Wohnungsnot nicht. Also die am dringendsten auf Wohnung angewiesen sind, die finden auf diese Weise keine Wohnung. Im Gegenteil, es führt ja dazu, dass wenn die Mieten niedrig sind, das habe ich auch selber in meiner sozialen Umgebung. Da wohnen dann eben 2 alte Leutchen in einer 180 Quadratmeter großen Wohnung, weil sie sagen, wenn sie umziehen, zahlen sie für die kleinere Wohnung mehr als für ihre 180 Quadratmeter große Wohnung. Und was man der Regierung vorwerfen muss, dieser rot-rot-grünen Regierung in Berlin, ist, dass sie auf dem Gebiete des Neubaus versagt. Und das liegt nicht nur daran, dass die Spekulanten nur teure Wohnungen bauen, sondern es gibt massenhaft Fälle, in denen eigenes Land bebaut werden könnte, zum Beispiel mit Punkthochhäusern, mit Wohnungen durch städtische Wohnungsbaugesellschaften und die Verwaltung das nicht zulassen, weil sie sagen, natürlich wird damit dann zum Beispiel in die Hundeauslaufgebiete der dort wohnansässigen Bevölkerung eingegriffen. Die können dann da ihre Hunde nicht mehr scheißen lassen, wo das Haus hingestellt wird. Und das sind Gesichtspunkte, da muss man sich wirklich fragen, warum eine solche Regierung nicht in der Lage ist, in den innerstädtischen Zentren, in denen diese 50 Jahre großzügigen Gartenstädte gebaut worden sind, eine Verdichtung gegenüber den eigenen Gesellschaften zu ermöglichen. Da sitzt irgendein Baustadtrat und sagt, ich erlaube euch das einfach nicht. Obwohl es rechtlich, planungsrechtlich zulässig wird. Er sagt, ich erlaube es euch nicht. Okay, also dazu. Also du sagst, weder durch Enteignung noch durch Mietendeckel und so wird neuer Wohnraum. Das ist sowieso klar. Ja. Ist jetzt eben, wie du sagst städtische Wohnungsbaugesellschaften, Staat, Regierung müsste da intervenieren. Und jetzt Herr Draghi hat ja auch vor 2 Tagen wieder mal die deutsche Regierung an Ohrenläppchen gezogen. Wie sieht's aus, die wirtschaftliche Perspektive? Deutschland ist praktisch dabei, in die Rezession abzusinken, was Wirtschaftswachstum anbelangt. Die gesamte Eurozone oder EU nicht oder noch nicht, aber Draghi von der Europäischen Zentralbank ist sehr besorgt. Hat jetzt nochmal wieder angefangen mit dem Schulden kaufen, das Zulassen. Und die wollen jetzt in Zukunft aus dieser Angst, dass jetzt die Konjunktur einbricht, die werden 20 Milliarden Euro in den Geldkreislauf reinpumpen, und zwar jeden Monat. Jeden Monat 20 Milliarden Euro, um die Sache aufzuhalten. Dann, was er auch einführen will, ist zum Beispiel die Banken, wenn sie das billige Geld von der Zentralbank nicht weitergeben, keine Kredite geben an die Unternehmen, an die Firmen, dass sie dann Strafzinsen bezahlen müssen. Das ist eine weitere Maßnahme von ihm. Aber er sagt oder gibt zu verstehen, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Mit der Geldpolitik können wir nichts mehr machen. Jetzt sind wir da. Wer jetzt gefordert ist, sind die Staaten, die Regierung. Und das wäre doch Deutschland besonders. Die haben ja kein Staatsdefizit. Die könnten investieren vom Staat aus solche Programme, Städtebau oder in der Infrastruktur. Aber die Ideologie ist sparen, sparen, sparen. Je mehr Haushaltsüberschuss, umso besser. Und da hat dann wieder mal die deutsche Regierung eine ganz große Verantwortung. Österreich und Niederlande auch sind in einer ähnlichen Situation wie bei der letzten Krise. Ja, das wird einfach durchgezogen und auf Teufel komm raus. Und da ist das Problem. Mittlerweile, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben wir 14 Uhr und 11 Minuten. Es kommt jetzt der Katastrophenblock. Zuerst ein Lied und danach geht's weiter mit Johnny Eisenberg über die Situation auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Mietenmarkt in Berlin. Und wir werden noch hier über Barcelona sprechen. Im Barcelona-Nachrichtenblock gibt es einige Themen. an denen man bestimmt ein paar Parallelen zu Berlin erkennen kann. Gut, kommen wir mit der Gruppe Slime. Sich fügen heißt lügen und da das Lied Bürgers Albtraum. Nicht mehr schlafen mag. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Es ist Montag, der 16. September 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Zuerst einmal ein paar Meldungen aus der Presse, aus der Tagespresse. Die erste Meldung kommt aus Frankreich, aus Paris. In Frankreich hat es am Sonnabend erneut Proteste der sogenannten Gelbwesten gegeben. Dabei kam es in Nantes zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. An den Protestzug in der westfranzösischen Stadt beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 1800 Menschen. Bei den Auseinandersetzungen am Nachmittag wurden mehrere Menschen verletzt. Auch in anderen französischen Städten gab es am Sonnabend Kundgebungen, so in der Hauptstadt Paris. Kundgebungen gab es auch in Hongkong und es gab auch Ausschreitungen. In Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Trotz eines Verbots nahmen am Sonntag zehntausende Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone an antichinesischen Demonstrationen teil. Aktivisten warfen mit Steinen und Brandsätzen, wie AFP-Reporter berichteten. Zuvor hatten Separatisten vor dem britischen Konsulat Unterstützung von London gefordert. Der Protest eskalierte, als die Demonstranten den Hauptregierungskomplex angriffen, nachdem Molotow-Cocktails und Steine über die Sicherheitsbarrieren des Gebäudes flogen, setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein. In Berichten lokaler Fernsehsender war zu sehen, wie ein Plakat zu den Feierlichkeiten des 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China sowie eine chinesische Flagge verbrannt wurden. Einige Randalierer bildeten Blockaden, legten Feuer und verwüsteten U-Bahnhöfe. Diese Meldung stammt von AFP und aus der Jungen Welt. Eine weitere Meldung kommt aus Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende den Tod des mutmaßlichen Anführers des Terrornetzwerks Al-Qaida, Hamza Bin Laden, bestätigt. Der Sohn von Al-Qaida-Gründer Osama Bin Laden sei bei einem US-geführten Antiterror-Einsatz in der Region Afghanistan-Pakistan getötet worden, hieß es in einer am Sonnabend Ortszeit in Washington veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses. Anfang August hatten US-Medien bereits unter Berufung auf Geheimdienstinformationen vom Tod des etwa 30-Jährigen berichtet. Berlin. Die Deutsche Bahn prüft die Möglichkeit, frühere Vorstände zur Kasse zu bitten. Es bestehe ein potenzieller Regressanspruch des Bundesunternehmens, verlautete am Sonntag aus Aufsichtsratskreisen. Ob dieser geltend gemacht werde, hänge vom Verlauf der Beratungen in dem Kontrollgremium ab. Der Bahnaufsichtsrat will sich am Mittwoch mit den Beraterverträgen auseinandersetzen, die Ex-Vorstände vom Management nach dem Ausscheiden bekommen haben, ohne dass die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt worden war. Beraterverträge. Dann eine Meldung aus Berlin. Die schreiten da voran mit einer doch recht progressiv klingenden Maßnahme. Der scheidende Verdi-Chef Frank Bzirske hat gefordert, dass Unternehmen, die keine Rücksicht auf Tarifverträge nehmen, von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Eine Frage ist, warum muss man sowas fordern? Das versteht sich doch von selbst. Öffentliche Aufträge von Bund, Ländern und Gemeinden müssen an die Voraussetzungen gebunden werden, dass der Auftraggeber den repräsentativen Tarifvertrag der jeweiligen Branche anwendet oder selbst tarifgebunden ist. Das sagte Bzirske der deutschen Presseagentur am Sonntag. Gerade einmal 59% der in Westdeutschland und 46% in Ostdeutschland Beschäftigten seien heute noch durch Tarifverträge geschützt. Angesichts von mehr als 400 Milliarden Euro jährlich an öffentlichen Aufträgen, Auftragsvergabe, sei eine Bindung öffentlicher Aufträge an Tarifvereinbarungen in der Wirkung nicht zu unterschätzen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trump genehmigt nach Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Freigabe von US-Reserven. Auf Twitter drohte der US-Präsident außerdem mit Vergeltung für die Attacke. Die USA machen Iran für den Drohnenangriff verantwortlich. Teheran weist die Vorwürfe zurück. CDU will heute ihr Klimaschutzkonzept beschließen. Nach Medienberichten ist die Partei dafür, einen Emissionshandel mit Zertifikaten einzuführen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Eine CO2-Steuer, die beispielsweise Benzin teurer machen würde, lehnt die CDU ab. Suche nach politischer Lösung im Syrien-Konflikt. Dazu empfängt der türkische Präsident Erdogan den iranischen Staatschef Rouhani und Russlands Präsidenten Putin zu Gesprächen in Ankara. Im Fokus steht vor allem die Situation in der umkämpften Stadt Idlib. Juncker und Johnson sprechen über britischen EU-Austritt. Der EU-Kommissionschef und der britische Premierminister treffen sich dazu zur Stunde in Luxemburg. Umstritten ist unter anderem die Frage, wie eine feste EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden kann. Trauer um Designer Luigi Colani. Er starb heute im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe. Colani war mit seinen futuristischen runden Designs bekannt geworden, etwa bei Autos oder Möbeln. Das Wetter. Im Nordwesten und in der Mitte dichte Wolken und gebietsweise Regen. Südlich der Donau zunächst noch sonnig, im Tagesverlauf aber immer bewölkter, dabei aber noch trocken. Richtung Küsten auflockernde Bewölkung mit freundlichen Phasen. Höchstwerte 13 bis 29 Grad. Notícies de Barcelona, Animans Land. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 16. September 2019. Kommen wir direkt zu einem Thema, das in der Presse mittlerweile täglich von vorne bis hinten hochgekocht wird. Es geht um die Sicherheit in der Stadt. Die Polizei macht jetzt ernst. 5 Verhaftete in der 3. Großrazzia im U-Bahn-Netz von Barcelona am Montag vergangener Woche. 44 Taschendiebe, Wiederholungs- bzw. Intensivtäter wurden seit dem 27. August festgenommen. 100 Diebe sind laut Polizeiangaben täglich in den U-Bahnen aktiv. Gegen 221 Diebe, professionelle Diebe, wurde ein Platzverweis verhängt. Guardia Urbana und Policía Nacional rückten erneut mit einem riesigen Aufgebot an den U-Bahn-Stationen Sants, Plaza de Catalunya und Sagrada Familia an. Also bei dir oben, Werner. Viel Spaß. Auch die autonome Polizei der Generalitat, Mossos d'Esquadra, war an dem Einsatz beteiligt. Laut Polizeistatistik wurden zwischen Januar und Juli diesen Jahres 18.823 Diebstähle allein im U-Bahn-Netz der Stadt angezeigt bzw. registriert. Man schätzt noch einmal doppelt so viel, die gar nicht erst gemeldet werden. Barcelona, Fun City, Crime City. Thema Sozialpolitik in Katalonien. Die Ausgaben für Sozialpolitik sind in Katalonien im letzten Jahrzehnt um 20% zurückgegangen. Das geht aus einem Bericht der Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hervor. Man könnte sagen, das ist wie ein Verband der Sozialangestelltenaufsicht. Während die Sozialausgaben in anderen autonomen Regionen gestiegen sind, Balearen verzeichnen zum Beispiel 15% plus, die Comunidad Valenciana 6,1% plus, waren die Kürzungen im Sozialbereich hier in Katalonien mit 19,9% und auch in Castilla-La Mancha mit 15,5% verheerend. In Bezug auf Katalonien bemerkt der Bericht: Der politische Stillstand durch das Fehlen eines Staatshaushaltes und regionaler Haushalte stellt ein ernsthaftes Risiko für die öffentlichen sozialen Infrastrukturen, Krankenhäuser, Schulen und so weiter dar. Thema Diada. Der 11. September, katalanischer Feiertag, war der am wenigsten massenhaft besuchte Separatistenaufmarsch der letzten Jahre. Dennoch sind die 600.000 Demonstranten natürlich ein beeindruckendes Panorama, das sich am Nachmittag des vergangenen Mittwochs die Gran Vía von der Gran Vía bis zur Plaza España hinuntergezogen hat. Politische Beobachter haben besonders den Faktor Überdruss und die tiefe Gespaltenheit innerhalb des Independentista-Spektrums hervorgehoben. Vor dem Parlament im Ciudadela Park gab es am Abend ein paar lahme Flaschenwürfe und ein bisschen Randale, so angedeutet, auf Beamte und ein paar Polizeieinsätze, die militante Protestierer zerstreuen sollten. Die CDRs waren hier aktiv. Das sind die Comités de la Defensa de la República. Auch gab es Angriffe auf 2 Journalisten spanischer Fernsehsender, genauer gesagt von TV Uno und La Sexta. Man sah da also im Fernsehen ein Bild, wo eine junge Dame von TV Uno, dem spanischen Staatsfernsehen, mit dem Mikro in der Hand vor der Kamera stand und kriegte von rechts richtig was ins Gesicht geklatscht. Kuriose Verhältnisse hier in Katalonien. Kurioses und Scherzhaftes, bleiben wir beim Thema. Quim Torra, der große Führer und Präsident, der sich mehr in Brüssel als in Barcelona aufhält, und seine Gefolgsleute legten am Morgen des Unabhängigkeitstages einen Blumenkranz am Denkmal des vom Katalanismus für sich reklamierten Rafael Casanova nieder, als das Unglück geschah. Werner wird dazu gleich noch was sagen. Ein Spanien-Fan hatte riesige Lautsprecherboxen auf einen Balkon gestellt und ließ mit gewaltiger Lautstärke die spanische Nationalhymne erschallen. Torra verstand teilweise sein eigenes Wort nicht. Torra schickte aber sogleich die ihm unterstehende Polizeitruppe Mossos de Escuadra los, um die Übeltäter ausfindig zu machen. Der Störenfried wurde identifiziert. Die Anklage lautet nun: Störung eines offiziellen Festaktes. Haha. Es wäre der erste Fall, Achtung, hier in Spanien, bei dem das Abspielen der spanischen Nationalhymne bestraft würde. Irre und durchgeknallte Stadt Barcelona. Wo die spanische Nationalhymne sonst beleidigt wurde, das wäre dann bei Länderspielen zum Beispiel, wo die Hymne abgespielt wird, oder wenn Barcelona gegen Athletic de Bilbao im Endspiel ist, beim Pokalendspiel oder so, dann wird natürlich regelmäßig die spanische Nationalhymne ausgepfiffen. Finde ich auch toll. Und in diesem Fall fand ich es als Aktion einfach mal, als Protestaktion schön, ja, dass einem sowas einfällt, um die zu ärgern. Ja, natürlich jetzt die spanische Nationalhymne finde ich genauso beschissen wie die katalanische Nationalhymne oder die Nationalflagge von Madrid oder von hier, ja. Es ist natürlich der gleiche Scheißdreck und da tun sie sich eben gegenseitig dran aufgeilen, damit wir nicht an wichtige Sachen denken. Gut, die sehen das natürlich alles anders. Unsere Hymne ist die demokratische, gute, antifaschistische Hymne und die spanische Hymne ist die Franco-Hymne. Das ist Franco, das ist Zentralismus, das sind die brutalen Neoliberalisten aus Madrid, die uns so schlecht behandeln hier in Katalonien. In einem Zustand der Sklaverei. Halten. Gut, Scherz beiseite, Spaltung im Prozess. Circa 300 Persönlichkeiten der katalanischen und katalanistischen Politikszene haben sich auf einen Kongress geeinigt, Achtung, auf dem sie eine neue Strategie festlegen wollen, um aus der Sackgasse der einseitigen Unabhängigkeitsbestrebungen der Generalitat von Quim Torra herauszukommen. Sprecher der Gruppe bezeichneten sich als Vertreter der katalanischen Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die unilateralen, illegalen Sezessionspolitikmaßnahmen einer Alternative entgegenzusetzen. Die Initiative nennt sich El País de Demá, das Land von morgen, könnte man das übersetzen. Im Boot sind Leute, um den Ex-Convergent-Politiker aus den Ex-Convergentes-CDC und Unión, auch die Ex-Führerin von PDCAT, Marta Pascal, und der Ex-Conseiller Lluís Recoder, oder der Sozialist Jordi Williams sind dabei. Und Achtung, der zweite Bürgermeisterin hier von Barcelona, der zweite neben Ada Colau, Albert Batlle von den Sozialisten. Und die letzte Meldung im Barcelona-Nachrichtenblog: Anwohner gegen die Straßenkriminalität. Und da werden wir gleich mit Johnny Eisenberg wieder dran anknüpfen. Ich verlese mal gerade die Meldung und dann sprechen wir über dieses Phänomen, ob das in Berlin vielleicht auch so ist. Der sogenannte Tsunami Vecinal, das könnte man übersetzen mit der Nachbarschaftstsunami, vereinigte am Samstag ca. 1000 Bürgerinnen und Bürger verschiedener Stadtbezirke zu einem gemeinsamen Protestmarsch zur Plaza San Jaume, um vor dem Rathaus und vor der Generalitat, die stehen sich dann nämlich gegenüber, die Gebäude, gegen die Unsicherheit auf den Straßen hier in Barcelona zu protestieren. Por el civisme y la seguridad. Für das, könnte man sagen, zivilisierte Benehmen und die Sicherheit. Leute aus so unterschiedlichen Vierteln wie Via Olímpica, Raval, Trinidad Nova, Besos, Maresme, Poble Sec, El Forum riefen Parolen wie Barcelona no funciona, Barcelona funktioniert nicht. Oder, Achtung, auch jetzt, das ärgert uns natürlich als Fans, Colau tritt zurück. Themen waren Straßenschlägereien, Raubüberfälle, Diebstähle, Drogenhandel auf öffentlichen Plätzen und Straßen, Saufexzesse von Touristen, illegale Tourismuswohnungen, Lärm, Schmutz und so weiter und so weiter. Barcelona es nuestra, de la gente honesta. Barcelona gehört uns, den anständigen Leuten, so könnte man das übersetzen. Versuche, die Demo zu unterwandern, wurden verhindert. Da kamen nämlich Leute von Ciudadanos und der PP und wollten sich damit ihren Fähnchen und ihren Parteifarben reinmischen. Aber die Leute haben gesagt, das ist keine Parteidemo, sondern das ist eine Zivildemo. Bitte entfernen Sie sich. Wohl aber waren, Achtung, Vertreter der Polizeikooperationen Mossos, das schreibt man M-O-S-O-S, also Mo-S-O-S, das sind die Mossos, und vom Syndikat C-S-I-F, der Guardia Urbana, dabei. Gut, so sieht's mittlerweile aus hier in Barcelona. Die Leute können nicht mehr, viele wollen nicht mehr und da braut sich ganz schön was zusammen jetzt für den Herbst. Ich beende hiermit den Katastrophenblock. Wir bringen ein Lied und dann sprechen wir wieder über die Verhältnisse oder wir ziehen Parallelen zu Barcelona und zu Berlin. Slime, das Beil. Liebe Kampf und süßen Wein, doch nun ist mein Bein verrostet und haut nirgends mehr da rein. Und am Boden liegt zerschlagen meines guten Trumpfpokal. Und der liebsten Augen sagen, lieber Freund, es war einmal. Dank euch freundliches Symbole, ihr gebart mir dies Gedicht. Aber zu der Schießpistole greife ich noch lange nicht. Aber zu der Schießpistole greife ich noch lange nicht. Die letzte halbe Stunde im Niemandsland ist schon angebrochen. Immer noch Sonnenschein draußen, eitel Sonnenschein. Und im Studio haben wir Johnny Eisenberg aus Berlin und unseren Tertuliano Werner immer dabei. Eine Parallele vielleicht zu Berlin, was wir gerade im Barcelona-Katastrophenblock erzählt haben. Johnny, siehst du da Gemeinsamkeiten? Nee, ich kann das nicht beurteilen, wie es in Barcelona zugeht. Ich fand, als ich jetzt gestern mit dem Zug vom Flughafen in die Innenstadt gefahren bin, das unheimlich sauber alles. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich finde, Barcelona sieht sauber aus. Also ich bin ja hier in Ende der 70er, also 77 gewesen, da sah das hier anders aus. Darf ich nochmal auf das Thema zurückkommen, was Werner vorhin angesprochen hat? Ich glaube nicht, dass die Neubaufrage am Geld hängt. Das ist nicht das Problem des Geldes. Geld kostet ja nichts. Im Gegenteil. Leute sind ja froh, wenn sie ihr Geld in Immobilien investieren können. Das Problem ist, dass wenn du irgendwo in einem Schrebergartengelände was bauen willst, kann ich ja verstehen, dass der Schrebergärtner seine Schrebergarten behalten will und dann was erzählt von der grünen Lunge. Aber wenn du im Märkischen Viertel, im Hansaviertel, das Hansaviertel ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn du an der Frankfurter Allee zwischen diesen Altneubauten, zwischen diesen Plattenbauten, da sind so grüne Anlagen, kann man das nicht nennen, da wachsen Büsche und Essigbäume oder ich weiß nicht so ein Zeug, dann sind da ein Haufen Parkplätze und irgendwelche, ich weiß nicht was, Sperren, dass man da nicht durchfahren kann. Und wenn man da Punkthochhäuser hinbauen könnte. Oder wenn man in den Altbauquartieren es erlauben würde, Dachgeschosse auszubauen. Und wenn man dazu auch mal einen Straßenbaum abhacken muss und nachher neu pflanzen muss, damit man mit dem Gerüst rankommt. Oder wenn man eine Straßenrandbebauung verdichten kann, dann ist es die Verpflichtung der Regierung, die angeblich die Wohnungsnot bekämpft, das ist rein administrativer Akt, dafür zu sorgen, dass die Leute diese Baugenehmigung kriegen. Das Problem haben ja nicht nur die Spekulanten, das haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, das haben aber auch Genossenschaften, die zum Beispiel absolut mieternah Wohnungen bauen und dann auch bewirtschaften. Und ich meine, du musst in Berlin mal versuchen, dich anzumelden. Dann siehst du, wie Berlin funktioniert. Es gibt ein Gesetz, da steht drin, dass du eine Ordnungswidrigkeit begehst, wenn du dich nicht binnen 14 Tagen, nachdem du eine Wohnung bezogen hast, anmeldest. Ich habe kürzlich für jemand versucht, einen Termin zu finden im elektronischen Terminkalender. Alle Berliner Bürgerämter. Das war ungefähr der 2. September und der erste Termin, den ich finden konnte, war der 28. Oktober. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und wenn du auf so eine Baubehörde gehst und da einen Bauantrag stellst, dann kommst du dir vor wie das letzte Arschloch. Ich meine, das ist jetzt so ein Investorenquatsch, den ich hier so rede, da die Leute das Investoren sprechen. Aber ich sage dir, das Problem haben die Genossenschaften, das haben die Leute, die ein kleines Mehrfamilienhaus bauen wollen, das haben die Wohnungsbaugesellschaften des eigenen Landes Berlin, die kommen auf irgendeinen Beamten, der da sitzt, mit dem Ohrring im Ohr. Das ist jetzt alles total rassistisch, was ich da sage. Ohrring im Ohr. Genau, der hat keine lange Hose an, der hört laut Musik. Und der sagt, wenn du da reinkommst und sagst, ich habe hier einen Bauantrag, dann sagt der, ich werde schon irgendeinen Haken, um dir das in die Länge zu ziehen. Ja, also ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das existiert. Ich meine, das ist nicht der preußische Beamte, den man erwartet. Ich war selber mal 4 Jahre lang Beamter auf Widerruf im gehobenen Verwaltungsdienst in Baden-Württemberg. Also ein bisschen kenne ich diese Szene da. Aber trotzdem hört sich das ja alles so ein bisschen an, wie wenn das jetzt alles, ein administratives, technisches Problem ist. Das gibt's selbstverständlich, aber dahinter steckt was anderes. Und also ich bin nach wie vor für Enteignung, so viel wie möglich und wen auch immer enteignen. Und weil Wohnen ist einfach ein Grundrecht, ja, und das muss irgendwie oder müsste irgendwie durchgesetzt werden. Also die Idee ist völlig richtig, meiner Meinung nach. Und auch diese Geschichte mit dem Mietendeckel und so. Die Immobilienkonzerne, die können auch weiterhin dann einfach die Mietwohnungen zum Beispiel umwandeln in Eigentumswohnungen und so. Das Problem wird dadurch nicht aus der Welt geschaffen. Jetzt nochmal zu der Frage der Sicherheit. Also das Gerede von der Unsicherheit in Berlin halte ich für absolut fehl am Platze. Das ist natürlich unsicher, das ist eine Großstadt. Da gibt es natürlich auch Straftaten. Aber wenn du dir anguckst, wie sich das entwickelt hat in den Jahren, seit ich nach Berlin gekommen bin, Anfang der 70er Jahre, da kann man überhaupt nicht sagen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl schlechter ist. Es wird halt mehr drüber geredet. Es gibt auch keine andere Kriminalität. Es gibt diese Kriminalität, das, was ihr da vorgelesen habt, Taschendiebstähle gibt es natürlich. Aber ich meine, die Touristen müssen halt auch auf ihre Belongings aufpassen. Die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Und da kann man nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Schuld der Regierung ist, wenn es zu Taschendiebstählen kommt. Vordergründig ist es erstmal Schuld der Diebe und hintergründig ist es Schuld derjenigen, die nicht aufpassen, dass sie beklaut werden. Gut, da sind wir einverstanden. Wir haben das Thema ja heute nicht zum ersten Mal erwähnt, beziehungsweise jetzt in dieser Nachricht genannt. Wir haben selber gesagt, es gibt auch eine Kampagne der rechten Parteien gegen die Bürgermeisterin Ada Colau, um über diese Schiene die Bürgermeisterin in Diskredit zu bringen, in Misskredit, und die Kriminalität aufzubauschen und als Hebel zu benutzen, um die Bürger, um die Leute zu verunsichern. Es ist also rechte Propaganda und wir wissen, von diesen Themen profitieren immer die rechten Parteien, die damit ihren markigen Sprüchen kommen und ihre brutalen Lösungen anpreisen. Wenn man genauer hinguckt, haben wir selber schon gesehen, gibt es zuerst mal keine rein polizeiliche Lösung. Es muss eine juristische Lösung geben und eine soziale Lösung und eine politische Lösung. Es muss also vier Lösungen geben. Wenn die stimmen und zusammenpassen, dann kann das Klima besser werden. Alles andere ist sehr problematisch und auch sehr partei- und tagespolitisch gedacht. Und dieses Thema haben wir hier auch in Barcelona. Trotzdem muss ich sagen, ich wohne ja auch in einer jetzt touristifizierten, zwangstouristifizierten Zone, wenn ich das mal so nennen kann, am Triumphbogen. Und ich beobachte natürlich, dass da die Situation wirklich schlechter geworden ist. Es ist hässlicher, es ist schmutziger, es ist krimineller geworden. Das ist einfach eine Tatsache. Die kann man andererseits nicht leugnen, wenn man mit den Leuten auch spricht und diskutiert, weil sonst verschließt man halt die Augen vor einem großen Problem, das viele Menschen haben. Also die schlechteste Innenpolitik in der jüngeren Berliner Geschichte, ich rede jetzt nicht über Herrn Lummer, war der letzte CDU-Innensenator. Der hat irgendwas von Null Toleranz gelabert da. Da haben alle gelacht am Görlitzer Park. Also das muss man sagen, da bin ich überhaupt nicht von überzeugt, dass es richtig ist, dass die Situation insgesamt so ist, dass man sich in den Großstädten, jedenfalls in Berlin, nicht aufhalten kann. Man kann sich da aufhalten. Und das, was du beschreibst, das sehe ich ja auch, dass Wohngebiete und Gegenden verwahrlosen, wenn die Wohnbevölkerung verdrängt wird durch Touristen. Das liegt einerseits daran, dass sich die Touristen richtig scheiße benehmen. Das muss man mal einfach sagen. Die benehmen sich in einer Weise. Ich mir überlege, wenn ich in London rumlaufen würde, würde ich mich so nicht benehmen. Und zum Zweiten geht damit natürlich auch so die soziale und nachbarschaftliche Infrastruktur verloren. Also bei uns da im Frankenkiez, da gibt es keine vernünftige Kneipe, wo man hingehen kann. Das sind nur so Touristendinger, wo du da irgendwelche Kurzpizzas kriegst oder 35 verschiedene Biersorten oder so. Das heißt, wir suchen uns dann diese altbackenen 70er-Jahre-Kneipen, da gibt es noch ein paar Relikte bei uns im Kiez, und da trinkt man dann seinen alten blöden Kaffee. Und da muss man auch sagen, da gibt es eigentlich bisher, finde ich, Berlin kein vernünftiges Rezept gegen diese Flavor-Coffee-Kultur. Nee, Flavor, das ist ja auch eine Frage der Ladenpreise. Die sind natürlich nicht reglementiert. Also das, was bei Wohnungen stattfindet, findet ja bei Gewerbemieten nicht statt. Aber es ist eben auch meines Erachtens nicht geklärt, wie man an diese Touristenwohnungen rankommt. Da brauchst du einen riesigen Verwaltungsapparat und das muss ja richtig durchsetzen gegen die Leute und muss das aufspüren. Und das schafft natürlich so eine schwache Verwaltung wie die Berliner Verwaltung bisher nicht überzeugt. Also da können wir was zu sagen, Werner. Wir hatten ja hier in Barcelona schon in der ersten Amtszeit von der Bürgermeisterin Ada Colau eine große, sagen wir mal, Welle der Aufspürung von Tourismuswohnungen, die illegal sind. Und da gab es Erfolge. Die haben also an die 4.000 Touristenwohnungen, die illegal waren, haben die geschlossen. Gut. Und haben die gesperrt, haben auch zum Teil sehr saftige Bußgelder ausgesprochen. Viele wurden auch kassiert. Das war also ein großer Erfolg. Der Nachteil war, man braucht da natürlich ein paar hundert Leute, die von Tür zu Tür gehen, klingeln und fragen. Die waren auch bei uns im Haus, wir haben Auskunft gegeben. Das ist natürlich dann auch immer wieder das Problem des Denunziantentums. Und wo ist die Grenze zwischen einem Nachbarn, dem es schlecht geht, der vermietet seine Wohnung und wohnt bei der Oma und vermietet dann für 3 Monate seine Wohnung, weil er einfach auch im Elend lebt und hat ein Arbeitslosengeld, von dem er nicht leben kann. Soll man diesen Mann jetzt denunzieren? Nur andererseits kommen da 20 junge Engländer rein oder Deutsche oder Dänen und lassen da nächtelang die Sau raus. Das heißt, wo ist hier die Verhältnismäßigkeit? Die Regierung Colau hat da was gemacht. Sie haben viele aufgespürt. Nur dann kommt das nächste Problem. Die vermieten Zimmer. Und gegen Zimmer hat man noch nichts. Das heißt, wir haben jetzt dasselbe Problem mit diesen Zimmern. Ja, also Johnny hat es angesprochen, wie es in Berlin aussieht. Und es ist halt hier natürlich auch, wie in Berlin, im Grunde nur eine Frage des politischen Willens. Will man das oder will man das nicht? Und in Berlin haben wir gerade gesagt, wie heißt die Regierung da jetzt? Rot-Rot-Grün oder Rosa und Rot und Grün. Dahinter steckt einfach wieder die Eigentumsfrage. Ja? Du kannst mir keinen Grünen zeigen und auch keinen Sozialdemokraten, der nicht das aufgesogen hat, diese Haltung zum Eigentum. Ja, wenn der jetzt mit seiner, ist ja seine Wohnung, das vermieten will und so, dann kann man im Grunde nichts damit, nichts dagegen machen. Und das glauben die selber, weil sie auch so handeln würden. Und von daher ist nichts zu erwarten. Hier in Barcelona sieht es genau gleich aus. Ja? Also die Ada Colau, das muss man sagen, die ist die einzige, von der man so ein bisschen was erwarten kann in diese Richtung, aber weder von den katalanischen Sozialisten, natürlich auch nicht von den Sozialisten in Madrid und eben auch nicht von diesen nationalistischen Parteien wie diese Convergencia-Nachfolger hier, wie sie alle heißen, die sind genauso besessen von diesem Eigentumsgedanken wie die Rechte in Madrid. Von daher kann man das kann man auch nichts erwarten. Ja? Aber also ich sehe das als einzige Lösung. Ja. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4. Barcelona. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Últimos instantes, estamos en la recta final de este programa en lengua alemana. Estamos hablando sobre Barcelona y Berlín, paralelismos entre las dos ciudades. Also ich muss Werner widersprechen. Die Problematik der Ferienwohnung löst du mit einer Enteignung überhaupt nicht. Dann hast du da nämlich einen Mieter drinne, der für sich das Recht in Anspruch nimmt, diese Wohnung, die er gar nicht selber braucht, die er aber zu einer erträglichen Miete gemietet hat, zu merkantilisieren, indem er dann sagt, also ich brauche sie ja nicht, aber wenn ich jetzt aufgebe, dann gebe ich ja was auf. Man wird mich ja nicht kündigen, wenn ich das tue. Und also mache ich da mein Business raus. Ich kenne massenhaft solche Fälle, die sogar richtig ernsthaft beleidigt sind und sagen, also guck mal, das ist doch meine Existenzgrundlage, die ihr mir hier wegnehmt. Und da kommst du wirklich nur ran mit einer harten Ordnungspolitik. Da musst du Leute reinschicken, so ähnlich wie bei der Schwarzarbeit, den Zoll. Es gibt doch heute in Deutschland keine Baustelle, wo sie nicht mit groß angelegten Razzien Zoll und Bundespolizei einfallen, die Baustellen umstellen und verhindern, dass irgendeiner von den Schwarzarbeitern die Baustelle verlässt und dann mit Mitteln nackter Polizei und Ordnungsgewalt jeden zwingen, sich zu legitimieren. Und wenn du das nicht gegen Ferienwohnungen bereit bist zu machen oder es nicht kannst, weil es die Rechtslage nicht hergibt, dann wirst du dieses Ferienwohnungsphänomen jedenfalls mit der Enteignung nicht beseitigen. Im Gegenteil, dann hast du nämlich irgendeine mildtätige soziale Wohnungsverwaltung, die, wo auch einer sitzt, der nichts davon hat, wenn er arbeitet, anders als der private Eigentümer, der vielleicht sagt, oh ja gut, wenn der da so viel Kohle aus der Wohnung rauszieht, kann ich das selber machen, also bedränge ich den mal. Ne? Also ich glaube, das Ferienwohnungsproblem, da ist das Kraut noch nicht gewachsen, das man verwenden kann. Aber es erklärt die Zustände in den Kiezen, kann man sie gar nicht mehr nennen, in diesen Wohngebieten. Das, was du beschrieben hast, das beschreibe ich da im Frankl-Kiez, das erklärt es, da kann man keinem die Schuld für geben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, wenn da Leute mit Kindern wohnen, die ziehen eben weg, die ziehen woanders hin, wo es besser ist Und auf diese Weise entvölkern und verändert sich die Bevölkerungsstruktur. Die Linken nennen das Gentrifizierung. Ich nenne das eigentlich eine Auflösung der Sozialstrukturen. Und das ist nicht nur von oben nach unten, sondern das machen die Leute auch selber. Jeder, der da was hat, der macht dann daraus eine Extrakohle. Und man kann es ihm vielleicht nicht verdenken, weil ja jeder gierig ist. Und viele davon sind eben Sympathisanten und Wähler der Grünen oder der Sozialdemokraten, nicht nur von den Rechten. Aber ja, wahrscheinlich gibt es auch welche von der Linkspartei im Beitritt. Sicher, ganz sicher auch. Vielleicht am wenigsten, aber hier ist das Problem, sehr klar. Ja, das Problem ist natürlich, dass alle drunter leiden, wenn deine eigene Stadt, dein eigener Kiez oder hier in Barcelona praktisch die Verlängerung des Flughafens ist. Und dieses Gefühl hat man manchmal, wenn man die Leute da rumlaufen sieht, dann denkt man, das ist der Flughafen. Die haben jetzt nur ihr Gepäck irgendwo abgestellt, laufen hier zwei Tage durch und dann kommen die Nächsten. Das schafft natürlich auch eine hässliche Kiezstimmung oder ein nicht sehr schönes Menschengefühl, das man hat in der Stadt. Das muss man auch sagen, zumindest für die Einheimischen. Die Touristen stören sich auch zum Teil schon gegenseitig. Das heißt, es gibt immer mehr Kommentare auch in Facebook und in den Foren, wo die sagen, Barcelona, da fahre ich nicht mehr hin. Viel zu viel Touristen und da haben sie mir das geklaut und das geklaut. Nur, bis die das gemerkt haben, kommen schon wieder die Nächsten. Und so geht's immer weiter. Und jetzt auch mit den Kreuzfahrtschiffen. Da hatte ich auch ein extra Thema vorbereitet, aber das müssen wir in einer anderen Sendung machen. Diese ganzen Kreuzfahrtgeschichten, die sind natürlich auch ein brutales Phänomen, das unheimlich reinhaut, besonders hier an die Küstenstädte. Das Problem habt ihr in Berlin nicht. Doch, wir haben so Berlin Busse. Liegt doch nicht am Meer. Ja, aber wir kriegen solche Busladungen. Oh, Busse. Die sind auch nicht viel besser. Also so Riesenbusse oder sowas. Nö, aber ein ganzer Haufen. Ah, so ein Geschwader, Busgeschwader. Da kommen doch aus aller Herren Kleinstädte, kommen die und machen eine Butterfahrt nach Berlin und verheeren irgendeine Gegend, wo sie hinkommen und dann fahren sie wieder nach Hause. Gut, ich habe da mal scherzhaft ein Rezept erfunden, um Barcelona für 2 Jahre touristenfrei zu kriegen. Und zwar Barcelona in der Wüste von Dubai nachbauen. Diese Scheiß wissen ja nicht, wohin mit ihrer Knete. Die können also die Sagrada Familia, das können die doch alles nachbauen. Und dann gibt es noch etwas ganz Tolles. Barcelona würde dann wieder in eine Art Rheinzustand zurückversetzt, wenn der Tourismus um, sagen wir mal, 90% reduziert würde. Man würde halt ein Einreiseverbot verhängen und würde sagen, jedes Jahr dürfen nur Quoten hier einreisen. Das gibt's auch schon auf Menorca zum Beispiel. Die Insel Menorca, die Baleareninsel, hat schon vor Jahren ein Quotum festgelegt. Die haben Quoten festgelegt, wie viel rein dürfen und wie viel nicht. Die werden verteilt an die Tourismusindustrie. Die kriegen ihre Quotenanteile und mehr geht nicht rein und mehr kann nicht kommen. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Das ist praktisch zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Scheichs könnten da ein Riesengeschäft machen und man könnte katalanische Bürger, die hier keine Arbeit kriegen und woanders hin müssen, könnten da in Barcelona 2, Barcelona Fun City 2, könnten die zum Beispiel tolle Jobs kriegen und auch als echte Katalanen in ihrer echten Stadt ausgegeben werden, die da echt arbeiten und könnten da typisches Handwerk ansiedeln, die Naturprodukte von hier und so weiter. Also tolles Projekt, könnte man machen. Gut, Johnny. Also ich möchte nicht in Dubai arbeiten. Ich glaube, die dortigen Sozialverhältnisse sind so, dass man da als Ausländer besser nicht arbeiten geht. Naja, die Scheiß müssen wir erst wegbomben. Ach so, auch noch. Regime Change, Trump auch noch. Ein Regime Change natürlich einleiten, die Paläste bombardieren, enteignen. Das ist aber dann doch ein ganzheitliches Konzept. Ist ein Ganzpaket. Ich würde das auch als Ganzpaket gerne betrachten. Ja. Man müsste dann nur die Jungs reinschicken. Dann die Jungs reinschicken, Bundeswehr, die Navy SEALs. Nee, die Bundeswehr nicht, wenn die einen Schuss hören, dann sind die posttraumatisch belastungsgestört und brauchen eine psychotherapeutische Langzeitbehandlung. Okay. Also, wir haben jetzt jede Menge Scherze hier losgelassen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das. Die Niemandsland-Sendung ist fast schon zu Ende. Wir haben nur noch ein paar wenige Minuten. Die wollen wir damit nutzen, um ein paar Schlussworte zu sagen. Zum Thema Barcelona, Leben in der großen Stadt. Ich habe eine Frage an Johnny. Bist du aus Vergnügungsgründen hier als Tourist oder als Reisender? Nö. Da gibt es einen guten Unterschied. Ich habe ein kleines anwaltliches Problem zu lösen. Ja, du bist also geschäftlich, könnte man sagen, hier. Oder und hilfst jemandem mit Rechtsberatung. Ich bespreche mit jemandem eine Perspektivlage, ja. Gut. Also, ich hoffe, du bleibst noch länger hier und wenn du möchtest, kannst du, falls du nächste Woche noch hier bist, nochmal kommen. Die Sendung ist ab übermorgen im Podcast, da kannst du alles nochmal anhören und nachhören und Ich hoffe, es wird gut klingen. Ja, ich bin nicht geschäftlich hier. Ich bin sowieso immer hier, schon lange. Dann morgen Abend spielt Dortmund in der Champions League gegen Barca. Das wird morgen Abend sein um 9 Uhr. Was haben wir dann noch in dieser Woche? Es gibt den ganzen Monat September über eine Ausstellung von über zu Alexander von Humboldt im Goethe-Institut. Öffnungszeiten vormittags von 9 bis 2 und von 4 bis 8 Uhr am Abend, gratis natürlich. Ja, der Gute, der ist vorgestern, vor 250 Jahren geboren worden, Alexander von Humboldt, aber nun ist er auch schon länger tot und da leider können wir ihn jetzt nicht mehr direkt befragen, was er so meint. Alexander von Humboldt hat einmal gesagt, indem wir die Einheit des Menschengeschlechts behaupten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annahme von höheren und niederen Rassen. Alexander von Humboldt. Gut, und dann verabschiede ich mich und sage heute Abend nicht Ciao oder Tschüss, sondern Ade zu Ehren vom VfB Stuttgart. Johnny, Abschiedsworte? Ja, tschüss, ich bedanke mich für diese nette Einladung. Also ich werde mir das Podcast mal versuchen, im Internet zu finden. Das ist ganz einfach, da brauchst du nicht versuchen, das findest du sofort. Ja, und ich finde das irgendwie gut, euch getroffen zu haben. Danke. Viel besser, als ohne euch Barcelona zu erleben. Gut, dann sage ich Tschüss, Agur, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie waren in vielem mit uns einverstanden. Ich hoffe, Sie waren auch in vielem nicht mit uns einverstanden. Das würde uns auch freuen. Dann hätten wir Widerspruch und regen Sie aber doch zum Nachdenken an. Machen Sie es gut. Die heutige Sendung wird also, wie gesagt, im Podcast sein unter www.contrabanda.org und auch unter www.niemandsland.contrabanda.org und unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, Adeu.